Oh, die Außentreppe steht ja schon wieder drin. Achtung, Achtung, hier spricht die Fritz-Zentrale. Ah. Es folgt ein wichtiger Sicherheitshinweis für alle Fritz-Mitarbeiter. Oh. Das trägt Fritz-Mitarbeiter. Das trägt Fritz-Mitarbeiter. Oh, oh. Nicht gut, nicht gut, nicht gut. Das trägt Fritz-Mitarbeiter. Was denn nun schon wieder? Die Zentrale zentralt nicht mehr richtig. Tritt doch einfach mal gegen den zentralen Lautsprecher, Max. Mit dem Fuß und Wucht. Hinweis für alle. Das Treten gegen den zentralen Lautsprechermast ist strengstens untersagt, da der Mann, der den Mast repariert, sonst herunterfallen könnte. Fritz. Und das hört man. Kompott Nummer 277, reotiert. Hallo und herzlich willkommen zum 277. Kompott, den ich ohne Riots, dafür mit jeder Menge Regen, am heutigen total verregneten Freitag, dem 12. August 2011 aufgenommen habe. Jetzt haben wir... It is 10:52. Jawohl, gerade geworden. Und dadurch, dass es so doll geregnet hat, bin ich heute gar nicht groß durch die Gegend gefahren, sondern die ganze Zeit hier in Öhendorf rumgewuselt. Und trotzdem hat es jede Menge Regen gegeben, aber mein Problem ist, dass jetzt nämlich in bummelig einer halben Stunde eine Regenfront kommt, die mir zu groß ist. Aber ja, das Intro stammt mal wieder aus der Fritz-Intro-Kiste, der Lautsprechermast. Aber ja, und wie euch aufgefallen sein darf, ist diese Woche kein Shuttle im Intro versteckt, weil, nö, muss ja nicht mehr. So, ansonsten gibt es aber die übliche Dreiteilung. Zwei Teile Politik, ein Teil Tech, inklusive Space-Meldungen und Mafia. Und was ihr euch jetzt hier anhören könnt, wenn ihr einfach am Stück weiterhört, ist dann Teil 2, Politik, die zweite Hälfte, in der ich unsere unfähige Regierung verstaut habe, jede Menge Regen, die Wirtschaft, die es da nicht so gut geht und mehr. Ich hasse dieses Wetter. 17 Grad drizzlige, partly sunnige. Nein. Milde Grüße. Ich sage, ich hasse dieses Wetter. Als ich hier jetzt nochmal bin, liegt nämlich auch nur daran, dass ich ihn den Regenradar befragt habe und er sagt, es wird nur schlimmer. Aber ja, so, genau, da bin ich jedenfalls wieder. Miet. Knack. Irgendwie hat sich hier das, die Otterbox fürs 3GS irgendwas unter der Plastik... Folie vorm Display zugelegt, dass es die ganze Zeit so ist, als wäre es feucht, auch wenn ich es gerade frisch gereinigt habe. Also sowohl das Display als auch die Folie. Das ist sehr unpraktisch. Aber ja. Und zwar als erstes hätte ich mal eine Meldung zum Thema GEF-Entschädigung. Beziehungsweise letzte Woche GEF-Geld. Dass nämlich die Frankfurter Staatsanwaltschaft gemeldet hat, das Geld, das ging ja gar nicht an den Mann, das bliebe in der Staatskasse, weil der Gefgen hätte schließlich Schulden in Höhe von aus dem Mordprozess noch 71.000 Euro Schulden bei der Justizkasse offen. Die müssten erst beglichen werden, sagte Oberstaatsanwältin Doris Müller-Scheu. Na, oder anders ausgedrückt, die Oberstaatsanwältin sagt, was soll eigentlich diese ganze Aufregung, das Geld kriegt der sowieso nie. Da gibt es dann allerdings auch Reaktionen an dem gleichen Tag noch, das müsste am Freitag gewesen sein, ja, von Udo Vetter, der sagt, Moment, die Oberstaatsanwältin kennt wohl die Urteils- und Gesetzessituation nicht. Hier ist eine Strafe, die ausdrücklich dem Staat auferlegt wird, weil der Staat nichts getan hat, um diese Folterandrohung zu verhindern und weil auch die Täter nicht mal ansatzweise irgendwie Urteile bekommen hätten, dass sie dann später sowas nie wieder tun würden und dass auch andere Leute sowas später nie wieder tun würden, sondern die haben eigentlich nur ein Du bekommen. Wenn du jetzt nochmal was Böses machst, dann musst du sogar Geld bezahlen. Also Geldstrafe auf Bewährung haben die bekommen. Was ja also mit einer richtigen, echten, ernsthaften Strafe, die rechtsstaatlich begründet ist, sich nicht so richtig verträgt. Aber jedenfalls sagt also Udo, es gibt da irgendwie ein BGH-Urteil, was sagt, Moment, Strafen gegen den Staat, die zur Maßregelung des Staates gedacht sind, dürfen nicht einfach so weggefändet werden. Oder anders ausgedrückt, der Gefgen kriegt das Geld. So, ich bin ja nun kein Jurist, ich spiele noch nicht mal mehr einen im Fernsehen. Aber das sieht für mich heftig danach aus, dass da die Staatsanwältin also einfach Scheiße gelabert hat. Und dass dieses ganze künstlich Aufgerege von allen möglichen Vollidioten einfach mal genau das war, nämlich künstliches Aufgerege von allen möglichen Vollidioten. Na, so von wegen, ja, es kann doch aber nicht sein, dass der hat doch selber, das ist für Menschenrechte völlig irrelevant. Der hat Menschenrechte, Punkt. Jeder Mensch hat Menschenrechte. Und auch Menschen, die anderen Menschen, die Menschenrechte aberkennen, indem sie zum Beispiel ihnen das Recht auf Leben wegnehmen, indem sie sie umbringen, haben selber immer noch Menschenrechte. Und da kann sich auch ein stellvertretender Polizeipräsident, Herr Daschner, hinstellen und einen vom Pferd labern. Trotzdem hat der Gefgen, der zu dem Zeitpunkt übrigens nur ein möglicher Verdächtiger gewesen ist, ja, weil dass er tatsächlich irgendetwas Böses getan hat, ist ja erst deutlich später bekannt geworden. Und den haben sie einfach mal mit Folter bedroht, mit unvorstellbaren Schmerzen, war glaube ich irgendwie die Formulierung. Und zwar nicht nur so irgendwie, ja, wenn du nicht gehorchst, dann könnte passieren, dass wir, sondern die haben ja schon Leute rangeholt. Irgendwie einen Polizeiarzt, damit er sich zwar irgendwie vor Schmerzen windet, aber nicht umkommt dabei. Na, weil Mord möchte der Herr Daschner ja dann doch nicht auf sein Konto gehen haben, aber Folter, da hat er ja kein Problem mit. Ja, und das alles in der dumpfen Hoffnung, vielleicht irgendwie das Mordopfer retten zu können. Was zu dem Zeitpunkt schon nicht mehr ging, aber das wusste der Daschner ja nicht. Na, er wusste aber auch nicht, dass er da gerade den Täter vor sich sitzen hat. Sondern da hatte er einen Verdächtigen sitzen. Na, und deswegen, also jemanden foltern geht gar nicht. Ganz und überhaupt gar nicht. In USA wäre das zu einem Fruit of the Poisonous Tree Regelung geworden und das Geständnis von Gefgen hätte nicht mehr verwertet werden können. Nachdem wir sowas hier in Deutschland nicht haben, ist er ja auf Basis des Geständnisses dann unter anderem verurteilt worden. Keine Ahnung, ob die Polizei noch irgendwelche anderen Mittel hatte, zu zeigen, dass der Täter war. Aber naja, so allerspätestens, als sie dann auf seine Wegbeschreibung hin das Opfer gefunden haben, war ja einigermaßen klar, okay, der wird es gewesen sein. Aber in USA gibt es halt Fruit of the Poisonous Tree. Of the Poisonous Tree. So frei nach dem Motto, Beweismittel, die erlangt werden, indem irgendwelche illegalen Sachen gemacht werden, dürfen nicht verwertet werden. Punkt. Da hat die Polizei ein akutes Interesse daran, keine illegalen Maßnahmen zu machen, durch die dann irgendwelche Beweismittel in ihre Finger fallen könnten, weil die können nicht gegen die Täter verwendet werden. Ja, also turns out, die Oberstaatsanwältin in Frankfurt meint, das Geld kriegt er nicht. Udo meint, es gibt ein BGH-Urteil, doch, das Geld kriegt er. Und ich meine, ich bin kein Jurist, ich spiele noch nicht mal einen. Aber hey. So. Dann ist irgendwie der Vroni-Plug-Gründer identifiziert worden. Und zwar irgendwie hat er blöd ihn wohl schon angerufen. Und daraufhin ist er dann zu, ich weiß gar nicht, irgendeiner Zeitung gegangen und hat sich da, ich glaube Spiegel war es, identifiziert. Wo dann irgendwie ein Herr Spreng meint, ja und ne, man dürfe ja nicht irgendwie anonym die Plagiatoren, die Lügner identifizieren. Weil das seien ja Meinungsäußerungen. Zu mir nur einfällt, nein, es handelt sich um Tatsachen, um beweisbare Tatsachen. Die kann absolut jeder behaupten. Solange er sie beweisen kann, kann er sie immer behaupten und wird auch vor Gericht im Zweifelsfall bestätigt bekommen, Tatsachen, korrekte Tatsachenbehauptungen behaupten zu dürfen. Ja, und wenn man halt die Originalquelle und die Doktorarbeit, die auch öffentlich ist, beide nebeneinander hält und feststellt, dass die doch erstaunliche Gemeinsamkeiten haben, dann gibt es im Wesentlichen zwei Vermutungen, was da passiert sein kann. Na gut, drei. Die haben beide, also sowohl der Autor der Dissertation als auch der Autor des Buchs, haben beide die gleiche Inspiration gehabt. Zufall. Der Autor des Buchs hat sich von der Dissertation inspirieren lassen. Wenn man dann die Veröffentlichungsdatum anguckt, Zeitmaschine. Oder umgekehrt, der Autor der Dissertation hat sich von dem Buch inspirieren lassen. Und das nicht gekennzeichnet als Zitat. Und damit Urheberrechte geklaut. Die armen Urheber. Ja, also jedenfalls, der größte Brüller ist jetzt auch noch hier irgendwie der FDP-Dödel da, der Schatzi Makakis, aus dem Gebüsch gehüpft kam und sagt, seht ihr, der ist SPD-Mitglied. Deswegen sucht er nur bei Regierungsparteien nach Dissertationserschleichern. Was nichts daran änderte, dass der Herr Schatzi Makakis von seiner Universität bescheinigt bekommen hat, seine Dissertation nicht selbst geschrieben zu haben, sondern nur zusammengeklaut zu haben und sämtliche Rechtfertigungsversuche vom Herrn Chatzimarkakis abgelehnt hat. Oder anders ausgedrückt, der Herr Chatzimarkakis hat gelogen und der Herr Chatzimarkakis hat seine Dissertation zusammengeklaut. Und daran ändert sich auch nichts, wenn bekannt ist, wer das Vroniplak-Wiki gegründet hat. Das hat überhaupt gar nichts damit zu tun. Ja, und jetzt stürzt sich die Presse natürlich gleich auf den drauf und sagt, hier, ne, und ja, warum heißt es denn Vroniplak? Naja, weil Veronika Sass, die hat doch sonst nichts Böses gemacht. Ihre Dissertation ist trotzdem öffentlich. Und wenn sie damit irgendwie durch die Lande tingelt, oder wie war das irgendwie blöd, hatte sich auch vor Jahren mal drauf gestürzt, dass sie irgendwas gekauft hatte oder irgendwie so. Naja, wenn das Meldungen sind, dann ist das auch eine Meldung, wenn sie ihre Dissertation sich erschlichen hat. So, dann gab es irgendwie lustige Euro-Krisen-Weiterführung. Auch EU-Währungskommissar Olli Rehn schließt eine Aufstockung des europäischen Rettungsschirms nicht aus. Der europäische Rettungsschirm, der gerade kürzlich mal wieder beschlossen wurde, weiter auszudehnen und der noch nicht mal mehr umgesetzt ist. Da stellt sich jetzt der EU-Währungskommissar hin und sagt, ja, das wird sowieso nicht reichen, wenn Italien pleite geht, brauchen wir noch mehr Geld. Wir brauchen jetzt sofort noch mehr Geld. War dieser ganze Rettungsschirm-Scheiße nicht eigentlich dafür da, um den Finanzmärkten Sicherheit zu vermitteln und zu sagen, ja, wir werden das schon alles bezahlen, keine Angst, die Schulden von beliebiges Land werden bezahlt werden. Ja, also warum sich dann der da hinstellt, ist mir völlig unklar. Ja, und das war noch gar nicht die lustige neue Pleite. So, Neues von der Regierung. Gleichzahlung. Leiharbeiter in einfachen Jobs sollen nach Ansicht der Vorsitzenden der CDU-Sozialausschüsse, des Vorsitzenden der CDU-Sozialausschüsse Laumann, nach 4 Wochen den gleichen Lohn wie die Stammbelegschaft bekommen. Der genaue Zeitpunkt hänge davon ab, wie anspruchsvoll die Arbeit sei, sagte Laumann der Frankfurter Rundschau. Die CDU dürfe nicht zulassen, dass Zeitarbeiter dieselbe Arbeit machten wie Stammbelegschaften und trotzdem ein Drittel weniger verdienten. Auch für Frauen müsse das Prinzip gleicher Lohn für gleiche Arbeit gelten, unterstrich Laumann. Innerhalb Europas sei Deutschland das Land mit den größten Lohnunterschieden zwischen Frauen und Männern. Dies müsse geändert werden. Das muss vor allen Dingen auch geändert werden, dass wir in Deutschland eine immer weiter sich ausdehnende Spanne zwischen den Armen und den Reichen haben. Das ist nicht gut. Das führt nämlich letztlich dazu, dass es Riots geben könnte. Dass es bisher noch keine Riots gegeben hat, ist gut für die, die besitzen, und schlecht für die, die nicht haben. Naja, gut, ob es das schlecht ist, weiß ich nicht, aber, ne? So, dann gibt es den Tischkauder. Unionsfraktionschef Kauder hat Steuererhöhungen für die laufende Legislaturperiode ausgeschlossen. Es werde keine Anhebung des Spitzensteuersatzes geben, sagte der CDU-Politiker der Zeitung Welt am Sonntag. Kauder bekräftigte zudem, dass in den nächsten beiden Jahren keine Pkw-Maut eingeführt werden soll. Dieser Vorschlag wird seit langem immer wieder von der CSU ins Gespräch gebracht. Der hat also mal kurz auf den Tisch gehauen und gesagt, nein, Steuererhöhungen gibt es nicht, weil, ja. Und Maut gibt es nicht, weil, ja. Im Wesentlichen. Das ist so der Kern dessen, was er da verkündet hat. So. Dann hat Dummrind, das dumme Rind, der CSU, was ist er doch gleich, Generalsekretär Dummrind, ein Verbotsverfahren gegen die Linkspartei angeregt. Vor dem Hintergrund, dass deren Vorsitzende Lötzsch über Wege zum Kommunismus schwärme und so das sozialistische System verkläre, müsse der Verfassungsschutz die Linke schärfer überwachen, forderte Dummrind in der Zeitung Blöd am Sonntag. Na, da treffen ja zwei aufeinander. Auf dieser Grundlage sollte dann die Einleitung eines Verbotsverfahrens geprüft werden. Mit Blick auf die Wahl zum Berliner Abgeordnetenhaus am 18. September forderte Dummrinde den regierenden Bürgermeister Wowereit auf, bereits jetzt zu erklären, dass es keine Neuauflage der Koalition mit der Linkspartei geben werde. Nur nochmal für den Hinterkopf. CSU-Minister in der Bundesregierung sind öfter mal verfassungsfeindlich. Siehe, der Bröhrig. Na? Tut überhaupt gar nichts, um ein verfassungskonformes Bundeswahlrecht auf den Tisch zu bekommen. Stattdessen schwätzt er im, lasst mich lügen, März, April, Mai, allerspätestens schwätzt er davon, dass irgendwann im Januar Gesetze, Terrorgesetze auslaufen würden und man sich doch jetzt dringend darum kümmern müsse, die zu verlängern. Und zu mir noch einfällt, also im März, April, Mai, Juni hätte er eine viel dringendere Aufgabe gehabt, sich nämlich um das verfassungswidrige Bundeswahlrecht zu kümmern. Das hat er nicht getan. Von daher ist der Herr Verfassungsminister ein Verfassungsbruchminister. Und das muss ich nicht gutheißen. Die Sitzbank hat übrigens gründlich zerlegt, wie es aussieht. Entweder hat einer mit Schuhen draufgetreten oder das Holz hat irgendwie anders zerlegt. Zerbröselt. Na, also, wenn man dann schon irgendwie Parteien verbieten wollen würde, dann könnte man ja auch mal bei der rechtsextremen CSU gucken, ob die nicht verbietungswürdig ist. Weil im Gegensatz zur Linkspartei sowohl CDU als auch CSU als auch SPD, Grüne, FDP jeweils alle schon mal an Bundesregierungen beteiligt waren und jeweils mindestens ein Gesetz vom Bundesverfassungsgericht kassiert bekommen haben. Sich also verfassungswidrig verhalten haben. Da könnte man jetzt vielleicht irgendwie auf den Trichter kommen, dass die Parteien mindestens ähnlich verfassungswidrig sein könnten, weil die fordern nicht nur. Wenn die Linken irgendwas von Kommunismus fordern, dann ist das erstmal nichts anderes als Text. Blubber, heiße Luft, Worte, wertlos, bewirken nichts. Wenn ein Herr Dumbrindt irgendwas fordert, dann ist das auch nur dummer Schwarf. Wenn allerdings ein CSU-Minister Friedrich verlangt, dass man doch die Vorratsdatenspeicherung einführen möge, weil die gegen, ich hätte jetzt gesagt, gegen Norwegen geholfen hätte, aber das war ja eher der Uhl, der das gefordert hat. Na, aber wenn die halt sowas fordern, dann sind das Dinge, die die tatsächlich auch durchsetzen könnten. Die sind schließlich in Regierungen beteiligt. Die Linken sind nur in irgendwelchen Landesregierungen beteiligt und da relativ ungefährlich. Aber hey, dann ist Brüllrich Antinym. Kommt jetzt in die Radio, wie sind Weltnachrichten. Bundesinnenvollidiot Hans-Peter Brüllrich, Friedrich, will, dass die Anonymität im Internet abgeschafft wird. Friedrich sagte im Magazin Der Spiegel, die Grundsätze der Rechtsordnung müssten auch im Netz gelten. Blogger sollten mit offenem Visier argumentieren. Friedrich verwies auf den norwegischen Attentäter Anders Behring Breivik. Täter wie Breivik fänden im Internet jede Menge undifferenzierte und radikalisierte Thesen und bewegten sich nur noch in dieser geistigen Sauze. Ich verweise mal auf die Blöd-Zeitung. Täter wie, fällt mir da jetzt spontan jemand ein? Nein. Bewegen sich immer nur in dieser dummen Soße und lesen immer nur rechtsextreme Propaganda, wie zum Beispiel die von Schwafazin. Und wundern sich dann, wenn ihnen ihr Weltbild irgendwie völlig durchdreht. Beziehungsweise wundern tun sich andere Leute. Nein, ich gehe da jetzt nicht raus, das ist mir zu nass. Das ist noch das eine, was mir die Aufnahmen im September kaputt machen könnte. Nun ja. Friedrich äußerte sich außerdem besorgt darüber, dass das Internet eine neue Form von radikalisierten Einzeltätern schaffe. Diese isolierten von ihrer sozialen Umgebung und veränderten sich, ohne dass es jemand bemerke. Weil Einzeltäter es noch nie gegeben hat? Ja, Lee Harvey Oswald war, glaube ich, soweit mir bekannt ist, kein Gesellschaftstyp. Soll aber den JFK ermordet haben. Und zu der Zeit, als das passiert ist, gab es das Internet noch nicht. Beweis widerlegt. Also, der Brüllrich hat also mal wieder Scheiße gelabert. Übrigens, auch der Brüllrich weigert sich, Bundespolizisten namens Nummernschilder anbringen zu lassen. Weil auf Demonstrationen müsse ja nicht mit offenem Visier gekämpft werden. Wenn irgendwelche Polizisten irgendwelche friedlichen Demonstranten krankenhausreif prügeln, dann ist das schon in Ordnung, weil die Demonstranten hätten ja nicht da sein brauchen. Na, Leute, denen die Augen rausgeschossen werden, siehe S21, die sind halt selber schuld. Wären sie halt mal woanders gewesen. Hätten sie sich mal brav gebückt, damit der auch morgen noch Kraft zustoßen kann. Na, also, ja. Da gilt das irgendwie nicht. Dann gibt's die DIH-Konjunktur. Der Präsident des Deutschen Industrie- und Handelskammertages, Driftmann, sieht die deutsche Wirtschaft weiterhin im Aufwind. Auch künftig würden die Unternehmen investieren und Arbeitskräfte einstellen, sagte er im Deutschlandfunk. Neben dem Export könne auf diese Weise auch die Binnenwirtschaft konjunkturell stützend wirken. Was für eine Binnenwirtschaft! Wenn man eine Binnenwirtschaft fördern wollte, dann könnte man ja mal an den Löhnen und Gehältern etwas tun. In Richtung positiver Entwicklung und nicht massiv unterdurchschnittlicher Entwicklung. No, aber hey, Nach einem zu erwartenden Wachstum von 3,5% in diesem Jahr gäbe es auch für 2012 keine Veranlassung, sich übermäßig Sorgen zu machen, meinte Driftmann. Anders sehe das beim zunehmenden Fachkräftemangel aus. Der Fachkräftemangel, der eigentlich nur dazu da ist, dass durch ein größeres Arbeitnehmerangebot auch auf qualifizierte Menschen ein Lohndruck ausgeübt werden soll. Frei nach dem Motto, wenn du nicht für 3,50 Euro pro Tag arbeitest, dann holen wir uns halt diesen billigen Menschen aus weit weg. Und dann arbeitet der für 3,50 Euro pro Jahr. Na, das ist der ganze Hintergrund hinter diesen dämlichen Forderungen. Aber das ist ein bisschen zu offensichtlich. Na, also deswegen, blub, einfach wegen keine wirtschaftlichen Probleme. Ich weiß gar nicht, wann kommen die denn? Da unten kommen die. So, dann gibt's den Brüllslam. Hamburg, DPA, nach den Attentaten von Norwegen und der Debatte um Thilo Sarrazin, fordert Bundesinnenvollidiot Hans-Peter Friedrich eine offene Diskussion zum Thema Islam. Es gebe eine Stimmung und einen Gesprächsbedarf, sagte Friedrich dem Spiegel. Thilo Sarrazin habe radikalisiert, aber er sei auch ein Indikator dafür, dass beim Thema Islam etwas gärt, was man so nicht wahrgenommen habe. Ja, dass die rechtsextremen Vollidioten, Ausländer raus, Deutschland den Deutschen, ständig irgendwie gären, das ist keine wirkliche Überraschung, Herr Brüllrich. Und dass übrigens ein, nennen wir ihn mal Innenminister, kurz nach seiner Ernennung zum selbigen verkünden kann, der Islam gehöre nicht zu Deutschland. Das sei eine Tatsache, die sich historisch nicht belegen lasse, irgendwie so war jetzt seine Formulierung. Das gehört übrigens auch zu Radikalisierung. Rechtsradikalisierung, Herr Brüllrich. Na? Und beweist nicht, dass es da eine Debatte gibt, über die man mal reden muss. Das muss man doch mal sagen dürfen, ist ja Blödfug. SPD-Chef Sigmar Gabriel verwies im ZDF dagegen auf die Verantwortung der Politik für das öffentliche Klima. Na, also gerade Brüllrich sollte besser mal seine Füße ganz still halten und einfach mal die Fresse halten. Für, ach, ich bin mal großzügig, sagen wir mal, bis er ablebt. Ich sage, ich bin großzügig. Dann gibt es den Mauthofer. CSU-Chef Seehofer beharrt darauf, dass die Koalition im Herbst über die Einführung einer Pkw-Maut berät. Dies sei der einzige Weg, den Investitionsstau bei Schiene und Straße zu beheben, sagte Seehofer im ARD-Fernsehen. Die CSU werde das Thema daher nachhaltig in die Koalition einbringen und auch beim Parteitag Anfang Oktober einen konkreten Beschluss dazu fassen. Unionsfraktionschef Kauder hatte dagegen am Wochenende noch einmal betont, dass es in dieser Legislaturperiode keine Pkw-Maut geben werde. Also die sind sich zu Deutsch völlig einig. Was man daran erkennt, dass sie sich ständig widersprechen. So, dann gibt's Brüllitike, der SPD-Innenpolitiker Wievelspütz. Jetzt wird's lustig. Wievelsping. Hatte den Vorstoß von Bundesinnenminister Friedrich zur Abschaffung der Anonymität im Internet als naiv zurückgewiesen. Die Probleme mit dem Extremismus ließen sich so nicht in den Griff bekommen, sagte Wievelspütz dem Kölner Stadtanzeiger. Kritik kam auch vom medienpolitischen Sprecher der FDP-Bundestagsfraktion Müller-Sönksen. Kommentare unter Blogs seien im weltweiten Netz unkontrollierbar, meinte er in der Berliner Morgenpost. Für Überprüfungen fehle es allein schon an Personal. Ja, weil, was soll das eigentlich werden? Also erstens, Webseitenbetreiber, ne, Pressungspflicht, sind nicht anonym. Dürfen nicht anonym sein. Rechtsfreies Raumgeschwafel ist ja auch Blödfug, weil wenn es doch ein rechtsfreier Raum wäre, warum gibt es dann Abmahnungen? Und zwar jährlich gigantische Anzahlen. Na, also das Einzige, was anonym ist, sind irgendwelche Kommentatoren in irgendwelchen Weblogs. Ja, und die zu zwingen, dass sie nicht anonym sind, ist technisch nicht machbar, inhaltlich nicht machbar und grenzt dann irgendwo an Diktatur. Ich sage wohlgemerkt, grenzt an. Und im Hintergrund haben wir irgendwo ein Motorflugzeug. Wir haben einen Teil 1, aber keins. Unter Hinweis auf die Anschläge in Norwegen vor 2 Wochen hatte Friedrich erklärt, dass in Demokratien streite man offen miteinander. Das muss auch für das Internet gelten. Deswegen dürfen ja Polizisten auch keine Nummernschilder an ihrer Bekleidung tragen. Dann gab es noch das Brüllgelaber. Da hat sich auch Heise drauf gestürzt. Das Bundesinnenministerium hat nach eigenen Angaben keine Pläne, gegen die Anonymität im Internet vorzugehen. Es wäre ein Missverständnis, die Äußerungen von Minister Hans-Peter Friedrich, CSU, in einem Spiegel-Interview so zu interpretieren, sagte ein Sprecher am Montag der dpa. Friedrich habe sich lediglich für eine demokratische Streitkultur im Netz ausgesprochen. Er sei nach wie vor der Ansicht, dass es auch im Internet durchaus Bereiche gäbe, in denen Anonymität sinnvoll sei. Es gehe nicht um eine gesetzliche Pflicht, sich im Netz überall ausweisen zu müssen. Doch, genau darum geht es. Ja, also, zu gut Deutsch, das Ministerium stellt klar, der Kerl hat einfach nur aus seinem Arsch gesprochen. Fällt mir dazu ein, ach. So, dann gab es einen FDP-Mautvorschlag. Im Koalitionsstreit um die Einführung einer PKW-Maut kommt aus der FDP ein Kompromissvorschlag. Ein dem Hamburger Abendblatt vorliegendes Konzept des niedersächsischen Verkehrsministers Jörg Bode sieht die vollständige Umlegung der Kfz-Steuer auf die Mineralölsteuer vor. Die Mineralölsteuer soll demnach pro Liter um 13 Cent steigen. Ach, die FDP ist für Steuersteigerungen? Steuererhöhungen? Oder anders ausgedrückt, selbst das eine Thema, was ich die ganze Zeit immer noch besitze. Steuersenkung. Ist gar nicht mehr Ihr Thema? Dafür soll die Kfz-Steuer abgeschafft und auf die Pkw-Maut verzichtet werden. Damit wird ein gerechtes System geschaffen, das allein auf dem Kraftstoffverbrauch basiere. So, Bode. Kann ich jetzt schlecht einschätzen, aber nehme ich jetzt einfach mal hin. Dann gab es Tank-to-Rullshit. Hamburg DPA, in der Debatte um eine Pkw-Maut für die deutsche Autobahnen lehnt der FDP-Verkehrspolitiker Patrick Düring eine Erhöhung der Mineralölsteuer ab. Der Gegenvorschlag zur Maut durch den niedersächsischen Verkehrsminister Jörg Bode bringt laut Düring keine Lösung. Eine Erhöhung der Mineralölsteuer um 13 Cent würde den Tanktourismus vor allem in die Niederlande und nach Dänemark befeuern, sagte er dem Hamburger Abendblatt. Auch würde das Wegfallen der Kfz-Steuer keine Kosten für Verwaltung sparen, denn die Beamten müssten dann an anderer Stelle eingesetzt werden. Und wenn man die Steuern senkt, dann spart man ja auch nichts ein, weil die Beamten müssten an anderer Stelle eingesetzt werden. Übrigens, man kann auch ein bisschen längerfristig denken als immer nur innerhalb einer Legislaturperiode, wenn man nämlich sagt, wenn wir dieses Amt einsparen, dann müssen wir zwar die jetzt da beschäftigten, verbeamteten Personen noch irgendwo einsetzen, aber wir brauchen für die keine Nachfolger mehr. Es sei denn, sie werden dann irgendetwas tun, was tatsächlich sinnvoll ist, wofür man dann wieder Nachfolger braucht. Da kann man ja auch mal irgendwie längerfristig denken und nicht nur irgendwie von hier bis zu seiner Hutkrempe. Besonders putzig ist, wenn man gar keine Hutkrempe hat, wenn man keinen Hut auf hat. Na und Tanktourismus, ja klar, ich fahre nach Dänemark zum Tanken. Logisch, weil ich da zwei Tankfüllungen brauche, nämlich eine für die Hinfahrt, eine für die Rückfahrt, wenn das mal ausreicht, um dann eine Tankfüllung da zu bekommen. Ist klar. Oder wo kommen die zwei Tankfüllungen für unterwegs her? Nee, klar, ich fahre noch mit Ersatzautos hinter meinem Auto her. Also mal ganz davon abgesehen, dass das organisatorisch ein bisschen schwierig ist mit so einem Smart. Aber hey. Dann gab es die Trans-Schwaf-Union-FDP-Fraktionschef Brüderle hat einen wirkungsvolleren Mechanismus beim Euro-Stabilitätspakt gefordert. Eine Transferunion sei auf Dauer nicht möglich, sagte Brüderle im Deutschlandfunk. Schwächeren Ländern wie etwa Griechenland, Spanien oder Italien werde geholfen, aber sie müsste noch ständig beitragen, wettbewerbsfähig zu werden. Bei einem Fehlverhalten müsse es Automatismen geben. Mogelpackungen dürften nicht akzeptiert werden. Mogelpackungen wie die, dass die Deutschen sich auf Kosten anderer Länder bereichern, indem in Deutschland die Lohnstückkosten immer weiter sinken und damit mehr Export betrieben wird und aber auf der anderen Seite schlicht und ergreifend von dem Geld in Deutschland nichts getan wird. Ja, meint er das? Die deutsche Wirtschaft sei sehr stabil und quasi eine Insel der Seligen. Aber Deutschland müsse auch Interesse haben an stabilen Verhältnissen in der Eurozone, betonte der ehemalige Bundeswirtschaftsminister. Oder anders ausgedrückt, Herr Brüderle, hat mal wieder aus seinem Arsch geredet. Nicht, dass das irgendwen überraschen würde. Dann hat der Kubicki gekantet, nämlich gegen Rösler. Und er hat an den appelliert, mehr Führungsstärke zu zeigen. Es sei frustrierend, auch für alle Wahlkämpfer, dass die Freien Demokraten aus ihrem Umfragetief nicht herauskämen, sagte Kubicki der Leipziger Volkszeitung. Die FDP habe auf wesentliche Fragen keine vernünftigen und verständlichen Antworten. Die FDP hat genau gar keine Antworten. Sie laviere, anstatt zu führen. In diesem Zusammenhang nannte Kubicki die Euro-Krise, die Steuer- und die Bildungspolitik in Deutschland sowie die Rolle der Bundesrepublik in der Welt. Ja, wieso in Sachen Steuern? Da hat Rösler doch die gleiche Pille geschluckt wie Westerbrolle. Ich würde mal spontan behaupten, er hat die Pille von Westerbrolle geschluckt, aber eine Pille, die man einmal geschluckt, die geht. Ha? So, dann gibt's die Armensparpartei. Wegen der guten Entwicklung am Arbeitsmarkt will FDP-Generalsekretär Christian Lindner die Bezugsdauer von Arbeitslosengeld für ältere Arbeitnehmer verkürzen. Die Lage auf dem Arbeitsmarkt erfordere keine quasi Frühverrentungsformen. Ältere Arbeitnehmer würden als Fachkräfte gebraucht, weil, müsst ihr wissen, ältere Menschen, die arbeitslos werden, die werden ja arbeitslos, weil sie nicht mehr arbeiten wollen. Ist ja nicht so, dass die irgendwie rausgeworfen würden. Sowas passiert ja nie. Ja, und wenn die dann keinen neuen Job annehmen, dann liegt das ja auch nur daran, weil sie halt nicht wollen. Ist nicht so, dass sie irgendwie keinen Job mehr bekämen. Dass irgendwie ein 50-Jähriger halt auf dem Arbeitsmarkt praktisch keine Chancen hat. Nein. Und deswegen muss man denen das Geld mehr wegnehmen. Und zwar vom umlagefinanzierten ALG 1 zum steuerfinanzierten ALG 2. Wofür waren doch gleich Steuersenkungen gut? Ja, und das Ganze, das ist nämlich so Richtung, ja, wir müssen ja hier beim ALG 1 sparen, damit wir unsere Steuersenkungen durchbekommen. Nur blöd, dass das ALG 1 das umlagefinanzierte System ist, während das ALG 2 das steuerfinanzierte System ist. Oder anders ausgedrückt, umgekehrt würde der Hase funktionieren. Na, habe ich mir am Mittwoch reingeklebt. Auch am Mittwoch gab es die Juli-Inflation. Die Inflation im Juli ist nämlich im Vergleich zum Vorjahresmonat auf 2,4% gestiegen. Nur nochmal für den Hinterkopf. Die Lohnsteigerungen, das war allerdings April, zum Vorjahr waren 1,5%. Immer vorausgesetzt, dass die Zahlen auch nur annähernd miteinander vergleichbar wären, hätten wir hier also so bummelig 1% zu wenig Lohnsteigerungen. Also entweder die Lohnsteigerungen sind dann im Juli auf 2,4% gestiegen, dass wir inflationsbereinigt plus minus null haben, oder es ist nichts mit Lohnsteigerungen. So, genau, Wirtschaft. Dann gab es eine Telekonferenz zur Euro-Schuldenkrise. Die hat nämlich am Freitagabend zur Aktivität in den europäischen Hauptstädten geführt. In Telefonkonferenzen versuchten unter anderem die Staats- und Regierungschefs von Deutschland, Frankreich, Großbritannien ihr Vorgehen abzustimmen. Weil, Italien ist jetzt irgendwie das nächste Land, was sie auf dem Kieker haben. Frankreich sieht auch nicht so gut aus. Irgendwann kommen sie mal auf den Trichter, dass in Deutschland die Löhne zu niedrig sind. Das wird allerdings noch eine Weile dauern, weil man ja vorher erstmal irgendwie alle möglichen anderen Leute geschlachtet haben will. Dann Länderdomino. Italiens Rettungsbedarf ist zu hoch, als dass der europäische Rettungsschirm sie retten könnte, sagen angeblich Experten der Bundesregierung. Deshalb besteht die Bundesregierung darauf, dass Italien durch Einsparungen und Reformen selbst aus der Krise findet. Der Rettungsschirm sei dagegen nur dafür ausgelegt, kleine bis mittelgroße Länder aufzufangen. Meint Fefe, seine Vermutung ist ja, dass das nur Gefasel ist, um den Berlusconi und seine Mafiosi ein paar politische Zugeständnisse zu entlocken. Letztlich ist das alles ein Kartenhaus. Diese ganzen Rettungsschirmnummer, bei der sich die Pleitiers gegenseitig durch neue Schulden stützen, das kann doch eh keiner ernst nehmen, ne? Weil diese Rettungsschirmchen sind ja nicht, hier kriegst du Geld, kannst du deine Schulden bezahlen, sondern hier kriegst du einen Kredit, kannst du deine Schulden bezahlen. Kredite mit Krediten zurückzahlen ist ein Konzept, was, wenn das ein Privatmensch versuchen würde, der von der Bank schlicht und ergreifend keinen Kredit bekäme, weil die Schufa nämlich sagt, Moment, du hast hier noch Kredite. Oh, übrigens passend zur Krisenstimmung, EZB-Krisensondertelefonkonferenz und G20-Krisensondertelefonkonferenz. Denn so eine Krise mit Euro-Abwertung entsteht ja nicht von selbst, die will gewissenhaft herbeigeredet werden. Ja, und dann hat Schwafalle EU-Hilfen für Italien abgelehnt, weil die müssen halt sparen aus der Krise, weil das ja so eine gute Idee ist. Na, dass irgendwie außer Deutschland ungefähr niemand in der EU jetzt schon irgendwo wieder Wirtschaftswachstum gesehen hätte, das hindert ja Schwafalle nicht daran, erstmal noch weiteres Sparen zu verlangen. Na, oder anders ausgedrückt, spart euch in die nächste Krise rein. Diese Krise ist noch nicht vorbei genug. Ja, wir haben den Aufschwung XXL, der genau nirgendwo ankommt, aber ihr doch nicht. So. Habe ich mir am Montag reingeklickt. Auch am Montag gab es dann die Sonderforderung. FDP-Finanzexperte Schäffler hat angesichts der jüngsten Finanzkrise eine Sondersitzung des Bundestags gefordert. Die Schuldenproblematik in Europa werde sich weiter zuspitzen, sagte Schäffler im Deutschlandfunk. Deshalb müsse der Bundestag noch in der Sommerpause zusammenkommen, um über geplante Ausweitung des Euro-Rettungsschirms zu entscheiden. Wozu sich mir die Frage aufdrängt, was soll der Fick eigentlich? Na, irgendwie jetzt dann die nächste Euro-Krise herbeizureden? Wem ist damit gedient? Dann kauft die EZB übrigens italienische und spanische Staatsanleihen. Also die EZB selber vergibt Kredite an europäische Staaten. Das ist auch mal was Neues. Das ist, gibt's in USA, nennt sich Quantitative Easing, wo die Federal Reserve ihre eigenen Anlagen kauft, um ihre eigenen Schulden aufzukaufen, was ungefähr irgendwie Geld von links nach rechts geschoben ist. Aber ich glaube, das wird hier lang. Dann gibt es das Tafelgold, weil nämlich die Forderung jetzt aufkommt, dass Italien und Spanien doch Goldreserven verkaufen sollten. Na, also nichts hier von wegen Tafelsilber, sondern nein, wir gehen gleich ins Tafelgold. Tafelsilber haben sie eh keins mehr, so ungefähr. Und wenn das dann alles weg ist, dann sollen sich die Leute halt einfach in Sklaverei verkaufen, weil es kann doch nicht sein, dass... Was soll eigentlich das hier für ein Regen? Ich dachte, hier kommt jetzt kein Regen. Na, übrigens um 10 fällt mir gerade so auf. Was ist das hier für ein Regen? Es ist gar kein Regen. Es gibt keinen Regen. Was für ein Regen? Regen? Hm. Ja. Dann hat der BDI auch nochmal wieder Blödfug gelabert angesichts der Turbulenzen an den Finanzmärkten, hat die deutsche Industrie alle Schuldenstaaten zu einem harten Sparkurs ermahnt. Die Politik habe die Wurzeln für die aktuelle Unsicherheit gelegt, nicht Spekulanten oder Ratingagenturen, sagt der BDI-Präsident Keitel der deutschen Presseagentur. Deshalb liege es auch an der Politik, das notwendige Vertrauen wiederherzustellen. Die Regierungen müssten ihren Bürgern reinen Wein einschenken, betonte Keitel. Es sei unmöglich, immer neue Staatsschulden aufzutürmen. Ja, das ist es ja nun schon länger. So, S21, gab es das Rambasta im Streit um Stuttgart 21, pocht Bundesverkehrsminister Peter Ramsauer auf den Bau des Bahnhofs, weil darum, da gab es jetzt allerdings putzigerweise auch noch ein Verfassungsgutachten, was sagt, dass da so eine lustige Kombibezahlung von Bund und Land nicht verfassungsrechtlich zulässig ist, weswegen die Finanzierung von dem ganzen Bahnhof unter Umständen verfassungswidrig sein könnte. Das kann ich ja nun irgendwie überhaupt gar nicht einschätzen, weil ich bin weder Verfassungs- noch Richter, noch Anwalt, noch sonst irgendwas. Aber fand ich irgendwie ganz spannend. Dann hat die Bahn sich überlegt, am Montag sich jetzt doch mal die Kosten noch mal neu zu ermitteln. Weil man müsste jetzt doch mal gucken, bei wie vielen Milliarden zusätzlich wir jetzt eigentlich mal sind. Frage ich mich, warum sie jetzt erst anfangen, drüber nachzudenken, was es denn jetzt eigentlich real kosten soll. Weil die Zahlen, die sie bisher immer genannt haben, sind ja alle mal Blödfug. Und wenn ihnen dann Zahlen vorgehalten werden, dass vor Jahren schon mal irgendwo aufgetaucht wäre, dass das so und so viel mehr kosten würde, dann sagen sie, ja, das sind aber alte Zahlen. Aber neue Zahlen haben sie dann trotzdem nicht. Mittwoch hat sich die SPD dann gegen den Geißler-Vorschlag gewandt. Das ist nicht wirklich überraschend, die SPD wollte schon immer S21 haben, von daher, ja. Und... Dann ist der Saarmüller entpräsidiert. Am Montag hat er nämlich sein Ministerpräsidentenamt herniedergelegt und macht sich jetzt irgendwie immer noch Hoffnungen, dass er doch zum Bundesverfassungsrichter gewählt werden könnte. Allerdings sieht das danach aus, dass das nicht sicher ist, dass er das tatsächlich wird, weil da irgendwie die Bundesländer mitzureden haben und da haben schließlich Schwarz-Gelb keine Mehrheit. Und seine Nachfolgerin Frau Kramp, Annegret Kramp-Karrenbauer, hat zwei Anläufe gebraucht, bis sie dann tatsächlich zur Ministerpräsidentin gewählt wurde, weil irgendwie ein Mensch nicht für sie gestimmt hat aus der Koalition. Dann gibt es die Schnüffli-Z, dass die GEZ jetzt nämlich auch Wohnraumeigentümer der GEZ beim Auffinden zunächst nicht ermittelbarer Mieter helfen müssten. Also die GEZ soll jetzt dann doch noch mehr schnüffeln dürfen, wobei eigentlich so ganz blöd, wenn eine Haushaltsabgabe kommt, durchaus das Finanzamt ja eigentlich schon wissen müsste, wo es überall Haushalte gibt. Also ist mir völlig schleierhaft, was das eigentlich werden soll, wenn es fertig ist. Wieso wird das jetzt nicht mehr regen? Ich will nicht regen. Ich will nicht. Dann mahnt der Zensus, putzigerweise, also mich jetzt noch nicht. Habe ich das eigentlich mal irgendwann erwähnt, dass ich bei der ganzen Zensus-Scheiße auch mitmachen durfte. Also der Zensus mahnt jedenfalls Leute, die schon vor Ewigkeiten online ihre Daten eingegeben haben, dass sie ihre Daten nicht eingegeben hätten, und zwar, weil es Softwareprobleme gibt. Und das wiederum wirft die Frage auf, warum zum Kuckuck die da überhaupt mahnen. Oder anders ausgedrückt, wenn ich von denen eine Mahnung kriege, dann können die von mir eine Rechnung kriegen, Beantwortung ihres Briefes. Weil das ist ja nicht meine Pflicht, ihren Brief zu beantworten. Meine Pflicht ist, ihren Fragebogen da auszufüllen und ihnen zu schicken, beziehungsweise habe ich ja online gemacht. So, dann hat die KJM, die Kommission für Jugend- und Medienschutz, irgendwie sowas, Juschprock genehmigt oder angekündigt, Juschprock genehmigen zu wollen, sobald denn das Ding mal fertig wäre. Das ist, Juschprock ist bekannt und berühmt für, ist irgendwie eine Filtersoftware, die nicht funktioniert. Aber bisher haben sie ja überall das Problem, dass es keine Filtersoftware gibt, die überhaupt genehmigt wäre. Weswegen so Dinge wie Jugendmedienschutzstaatsvertrag, ja, man müsse halt eine genehmigte Software verwenden. Ja, welche denn? Gibt ja keine. So ein bisschen blödfugig waren. Und genau, dann kommen wir in der Musikecke an. Da gibt es Dudelsack-Musik von Rapalje. 3 Minuten 36 ist das lang vom Barenfeld-Sonntag, 18.47 Uhr. Und damit relativ kurz vor Marktschließung. Und da war es trotzdem nicht so nass wie hier. Kriegt ihr dann auf die Ohren, gefolgt von Volker Pispers zum Thema Gipfeltreffen. 2 Minuten 36, stammt vom 26. April aus dem Pisperschen Podcast. Beziehungsweise Pisperschen Podcast. Nachdem der Pispers aber gerade in Sommerpause ist, kriege ich von dem sowieso gerade kein neues Material rein. So, und dann sage ich, Pisswetter. Danke fürs Anhören, runterladen, streamen oder was auch immer ihr sonst noch so gemacht habt, um mich hören zu können. Ich hasse dieses Wetter. Und wenn es vorhin so geregnet hätte, wäre ich zu Hause geblieben. Nun ja. So, dann wünsche ich euch viel Spaß mit der Dudelsack-Musik von Rapalje und dem Gipfeltreffen von Pispers. Für den Fall, dass ihr mir irgendeine Form von Reaktion zukommen lassen wollt für das, was ich hier gemacht habe, fühlt euch eingeladen, mir entweder eine Mail an compiblog@googlemail.com zu schicken oder einen Kommentar im compiblog.de, Compot 277 Teil 2 ist das hier, zu hinterlassen, mich bei Google Plus zu erwähnen oder @compot einen Tweet zukommen zu lassen. 10.06 Uhr haben wir übrigens. Und dann wünsche ich euch viel Spaß mit der Musik und bis zum nächsten Mal, wenn da nichts dazwischen kommt. WDR 2. Radio zum Mitnehmen. Kabarett. Jetzt sagen Sie nicht, es ist schon wieder Dienstag. Na, haben Sie die Ostertage im Familienkreis gut überstanden? Ja, die bilateralen Beziehungen der Menschen sind nicht unkomplizierter als die der Staaten. Wer in einer Wohngemeinschaft schon mal versucht hat, basisdemokratisch mit seinen Mitbewohnern Regeln für die Benutzung der Gemeinschaftsräume aufzustellen, ahnt, was auf all diesen internationalen Gipfeltreffen los ist. Es sind zeitraubende Veranstaltungen, bei denen jeder genau weiß, dass sich hinterher keiner an die Beschlüsse hält. Und genau deshalb ist Frau Dr. Merkel für diese Gipfeltreffen wie geschaffen. Das ganze unverbindliche Palaver dieser G7, 8 oder G20-Treffen, das ist genau ihr Ding. Die können nämlich auch gar nichts beschließen auf diesen Gipfeltreffen. Das ist ja das Tolle. Die können nur Absichtserklärungen formulieren. Denn diese Regierungschefs müssen alle hinterher nach Hause fahren und in ihren Parlamenten eine Mehrheit für das finden, was sie auf dem Gipfel beschlossen haben. So ein Gipfelbeschluss, das ist, als wenn Sie ins nächste Möbelgeschäft stürmen und sagen, ich nehme da hinten die Schrankwand, da die Sitzgruppe und den Fernsehsessel und nächste Woche komme ich mit meiner Frau und da machen wir alles fest. Ob die auf dem Gipfel einen Beschluss verkünden oder gemeinsam was in den Schnee pissen, hat die gleiche Verbindlichkeit. Aber unsere Medien, die machen uns vor den Gipfeltreffen verrückt. Oh, die Positionen liegen noch weit auseinander. Die einen wollen hierhin pissen, die anderen wollen dahin pissen. Kommt es zum Gruppenpipi, wir berichten weiter. Und alle Gipfelteilnehmer können sich darauf verlassen, dass hinterher einer nicht mitmacht. Wenn die was zu besprechen hätten, würden die doch eine Videokonferenz abhalten. Weil sie aber nichts zu besprechen haben, deshalb veranstalten sie die teuren Gipfeltreffen, damit wenigstens ein paar schöne Fotos für die Medien dabei rumkommen. Die Gipfel sind deshalb beliebt, weil sie immer nach dem gleichen Schema ablaufen. Man trifft sich zum großen Palaver bei Kaffee und Kuchen, ab und zu wird der Sarkozy abgefüllt und vor die Presse geschickt, ein bisschen Spaß muss sein, dann wird unter großem Hallo ein mühsam gefundener Kompromiss verkündet und zum Abschluss ziehen sie sich ins Hinterzimmer zurück und ziehen Streichhölzchen, wer den Arsch spielen darf, der nicht mitmachen muss. Der Arsch fährt nach Hause, stellt sich vor seine Bevölkerung und sagt, ich habe für unsere Interessen gekämpft und ich habe mich nicht unterkriegen lassen. Und die anderen können sagen, wenn der Arsch mitgemacht hätte, hätten wir auch mitmachen können, aber es geht ja nur gemeinsam. Bis neulich.